Anoint you! Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Carrara 1997. Die Schreibtischplatte aus Marmor, aus Carrara. Sie war in Carrara im Jahr 1997. Sie erinnert Lärm, gleißendes Licht, Marmorsteinbrüche, mehr Marmorsteinbrüche, Werkstätten, Steinsägen, mehr Steinsägen. Vom Lärm und der Hitze wird ihr schlecht. Sie fühlt den Steinfußboden im Hotel unter ihren nackten Füßen. Der blaue Badeanzug der anderen Frau, ich glaube, die findet deinen Vater gut. Sie kann nachts nicht schlafen, sie gehen dann Eis essen, die im Dunkeln leuchtende Küstenstraße. Die vorbeirasenden Krankenwagen werfen ein blinkendes Licht auf die Wand. Sirenen, Forte de Mami, sie rennen mit vielen alten Lederkoffern in der Hand. Die Frau im blauen Badeanzug sieht aus wie ihre Mutter, nur etwas jünger vielleicht. Sie hat auch keine Kinder. Einmal kommt sie in der Nacht mit Eis essen, sie erinnert das helle Licht in der Eisdiele, das helle Licht tröstet sie. Chiasso als Grenzort in der Schweiz, ein Spielplatz, ein hellgrün-schwarzer Nike-Trainingsanzug, ein bauchfreies T-Shirt. Das ist 1997 modern, es gibt ein Dia-Foto mit diesem T-Shirt und wie ihr nackter Bauch auf der Tischtennisplatte hängt. Dieses Foto verfolgt sie noch Jahre. Sie will, dass das Foto aussortiert wird, es soll nicht bei Dia-Schauen im Wohnzimmer gezeigt werden, wenn Freunde ihrer Eltern kommen. Ihren Bauch soll niemand sehen, das Hotel wird von Nonnen betrieben. Ein Speisesaal, sie malt ein Bild von der Kellnerin und dem Kellner, sie tragen weiße Hemden und schwarze Hosen. Sie unterstellt ihnen als Kind ein romantisches Liebesverhältnis, sie schwelgt mit, sie schenkt den beiden das Bild. Sie sprechen nur Italienisch, ihr eigenes Kind malt jetzt ähnliche Bilder von Menschen, die sich an den Händen halten. Sie erinnert sich, dass ihre Geschwister in einem der Doppelzimmer schlafen. Sie vermutet, dass sie im anderen Zimmer geschlafen hat und dass die Geschwister morgens länger schlafen als sie. Als sie ankommen, sagt sie, dass sie gleich wieder nach Hause will. Es gefällt ihr nicht. Später wahrscheinlich doch ein Garten mit Pinien für den Mittag, wenn die Sonne am Strand zu stark brennt. Sprite trinken gegen den Geschmack des Meerwassers, Waldbrände in den Bergen hinter dem Küstenort, Löschflugzeuge, die im Meer auftanken, inszenierte Familienfotos auf blau und weiß gestreiften Strand liegen, die zu Hause lange gerahmt an der Wand hängen, irgendwann dann nicht mehr. Sie weiß nicht mehr, wann das ist. Aus dem blauen Badeanzug der anderen Frau quillt an den Rändern Schamhaar. Es kann sein, dass sie in einem der blauen Umkleidehäuschen auch die ersten an sich selbst entdeckt, sie erinnert sich nicht so genau. Die Eltern trinken abends in der Hotelbar Espresso, sie lassen die Tür zu den Zimmern offen stehen, sie glaubt, sie schläft dann nicht. Es gibt Fotos von ihr im grün-bunten Badeanzug, braun gebrannt, lange dunkle Meerwasserlocken, mit der Mutter fährt sie nach Pisa und Lucca. Sie fotografiert die Mutter in einem Café vor einer gelben Wand in einer belebten Straße in der Innenstadt von Lucca. Sie trinkt Cappuccino, sie selbst trinkt zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kaffee. Sie erinnert sich, dass die Mutter Lucca mochte. Sie wirkt glücklich. Cappuccino trinken vor einem Café in einer Stadt, die nicht Pforzheim ist. Von ihr selbst gibt es ein Foto, wie sie vor dem schiefen Turm von Pisa steht, mit Mütze und Sonnenbrille. Sie lächelt, wie man auf Fotos lächelt. Vielleicht trägt sie schwarze Radlerhosen. Im Sommer 1997 ist sie 8 Jahre alt, im November wird sie 9 werden. Serpent ist die Zeitung von gestern. Serpent ist die Zeitschrift der armen Leute. Serpent ist die Zeitschrift ohne Quellenangabe. Serpent ist die Zeitschrift zum Lesen. Serpent ist das Magazin mit zu kleiner Schrift. Serpent ist die Illustrierte für Arbeitslose. Serpent ist die Zeitschrift für Käuze. Serpent ist die Zeitschrift aus dem schwarzen Quadrat. Doch auch hier bestehen Zweifel. Serpent existiert seit 2017. Im April 2021 ist die 10. Ausgabe von Serpent erschienen. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilgerstreifzüge widmet sich der Zeitschrift Serpent. Herzlich willkommen hier im Radio. Serpent hat Vorläufer und eine Vergangenheit. Serpent sucht und legt Spuren. Theresa und Florenz sprechen für Serpent. Die erste Ausgabe der Zeitschrift Serpent erscheint im Januar 2017. Serpent hat einen Ursprung. Wir haben uns das auf der Herfahrt auch gefragt und die alten Ausgaben uns nochmal angeguckt, die viel mehr geklebt waren und vielleicht collagenhafter und noch so kopiert auf, also vorne und vor der Rückseite von A4-Seiten mit Ausschnitten beklebt und dann im Copyshop vervielfältigt. Und es ist so in einem Dreierbund, glaube ich eigentlich, oder einem, so einem engen Freundeskreis entstanden, weil Texte da waren oder, glaube ich, auch auch Comics im Textschnipsel zu veröffentlichen. Ich glaube auch, dass bei Florenz die Axt gerade eingeschlafen war oder so bei dir da so ein Loch entstanden ist. Und eine dritte Person hatte, glaube ich, schon einen Blog und hat im Internet veröffentlicht. Und es war so der Impuls da, das zusammenzuwerfen und irgendeine Art, eine Zeitschrift draus zu machen. Ja, und wir sind ja in Berlin, also die Zeitschrift kommt ja aus Berlin und wir sind da, wir leben da schon sehr lange mittlerweile. Und sind dort in der Stadt über Zufälle, über Freunde immer wieder an kleine Zeitschriften auch gekommen. Die fielen uns in die Hände. Kleine Broschüren, die wir in Cafés mitgenommen haben, in Infoläden, in Kneipen oder auf Parkbänken haben wir die gefunden. Und ein ganz weites Spektrum. Und mir oder uns hat das, also wir hatten immer Freude an diesen kleinen selbstproduzierten Zeitschriften und Broschüren, hinter denen praktisch kein großer Verlag stand, kein großes Kapital, den man ansah, dass sie so ein bisschen vielleicht auch dilettantisch gemacht waren. Und wir hatten eben Freude am Schreiben, am eigenen Ausdruck und am experimentellen Zusammenstellen von diesen Dingen und haben das dann einfach versucht. Also ich glaube, wir haben gar nicht so lange diskutiert. Der Impuls war dann irgendwie da und dann haben wir damit angefangen. Serpent ist ein Periodikum. Serpent erscheint ein- bis dreimal im Jahr. Der Serpent ist Etwas wirres. Oder auf jeden Fall war am Anfang, glaube ich, nicht der Plan, dass es zweimal im Jahr erscheint. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht so unbedingt der Anspruch. Ich glaube, dass so, also der Impuls ist, irgendwie alles zu veröffentlichen, was oder ja, was Leute schreiben. Oder so, ja, das, was in der Schublade liegt, so ein bisschen abzudrucken oder gar nicht unbedingt so eine. Na genau, dass es nicht so eine Richtung gibt, so, dass es einen Aufruf gibt zu dem Thema, gibt es ein neues Heft, sondern eher so ein bisschen vielleicht auch den Schaffensprozess abzubilden. Also wer hat was in ein Notizbuch geschrieben oder wer hat in dem, weiß nicht, Freundinnenkreis welche Bücher zuletzt gelesen und da irgendwie so ein Sammelbecken oder halt die Möglichkeit, dass das an eine kleine Öffentlichkeit tritt und nicht so in der, weiß nicht, so im Geheimen irgendwie verbleibt. Also ich glaube, man kann den Serpent nicht so einfach in eine Schublade stecken. Du hast den jetzt etwas Wirres genannt. Also ich finde ihn sehr, sehr vieldeutig. Also auch jede Ausgabe oder die verschiedenen Ausgaben unterscheiden sich sehr stark. Wie du schon sagtest, ist am Anfang stand ja kein festes Programm, wie diese Zeitschrift aussehen soll, welche Texte da hineingehören und welche vielleicht nicht. Sondern das war von Anfang an offen gehalten. Und so sieht die Zeitschrift aus, oder so haben wir sie dann auch immer wieder hergestellt. Also die verschiedensten Textarten, Collagen, kleine Zeichnungen sind darin zu finden. Manchmal sind es Alltagsbeobachtungen gewesen oder Schilderungen aus dem Berufsleben, kann man sagen. Und ja, wir haben eigentlich immer wieder auch uns selbst, aber auch andere Freunde, Bekannte versucht zu ermuntern, Dinge, Gedanken, Eindrücke, Gefühle festzuhalten, von denen man vielleicht erstmal meint, sie wären nicht der Rede wert, sie wären irgendwie nebensächlich. Aber gerade das macht eigentlich den Reiz aus, dass das Randständige, das, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, dort abgedruckt werden kann. Vorwort. Zur Zeit des Französischen Kaiserreichs trafen in Paris 13 Männer zusammen, die von gleichen Gefühlen durchdrungen waren. Energisch genug, ihren gleichgerichteten Ideen treu zu bleiben, rechtschaffen genug, einander auch dann nicht zu verraten, wenn sich ihre Interessen gelegentlich durchkreuzten, klug genug, die geheiligten Bande ihrer Einigkeit vor aller Welt zu verheimlichen, stark genug, sich über jedes Gesetz hinwegzusetzen, kühn genug, alles zu wagen. Waren sie auch glücklich genug, jede ihrer Unternehmungen zum Erfolg zu führen. Sie scheuten keine Gefahr, und kannten keine Furcht. Kein Herrscher, kein Henker, kein Heiliger, nichts vermochte sie abzuschrecken. Sie fragten nicht nach gesellschaftlichen Vorurteilen, sondern nahmen einander so, wie sie waren. In ihrem Charakter lag unzweifelhaft etwas Verbrecherisches, zugleich aber auch gar manches von dem, was das Wesen bedeutender Männer bedingt. Und damit dieser Geschichte auch die düstere Poesie des Geheimnisses nicht fehle, jene Männer blieben unbekannt, obgleich sie die bizarrsten Ideen, die Fantasie dem Menschen je eingab, in Wirklichkeit umsetzten und eine Macht entfalteten, ungleich fantastischer als jene, die einem Manfred, einem Faust, einem Melmoth zugeschrieben wird. Geschichte der 13. Dieses dreigliedrige Buch wird durch das Band in den Facetten der Leidenschaft, von der hegelianisch gesagt wird, sie wäre für jeden epochalen Parteikampf notwendig, zusammengehalten. Zentral ist aber gleichzeitig das Vorbereitende, Beiläufige, nebenbei Erwähnte darin, das, was zu einem Denkmal für die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts zusammenschießt, aber nicht nur das. Das Licht, welches Balzacs böser Blick auf die Gegensätze der Pariser Bevölkerung und Straßen wirft, bewegt sich schnell und evoziert einen ähnlichen Zug wie Kleists Kohlhaas. Das Publikum bekommt mit und durch die Schilderung Ohrfeigen. Keine Klasse der Gesellschaft wird geschont, die Unvernunft des Ganzen klar beim Namen genannt. Der Charakter des gegenwärtigen Berlins, dieser Vereinigung urbanisierter Dörfer, ist ein graues Nichts gegen dieses Porträt. Eine Äußerung, die nicht mit einem Wunsch nach Restauration verwechselt werden möchte. Im Buch wird demonstriert, dass eine Vereinigung von Erzählkunst und bedeutsamen Einsichten, die der Wissenschaft nicht nachstehen, hergestellt werden kann, ohne Farbe zu verlieren. Die Erklärungen über die Unfähigkeit der französischen Aristokratie in der Revolution von 1830 müssen sich nicht hinter anderen historischen Analysen verstecken. Nebensätze über die christliche Religion, sie lässt die Reichen ruhiger schlafen und macht das Dasein der Armen erträglicher, weisen schon auf die Kritik des Christentums im deutschen Materialismus hin. Es mangelt dem Werk nicht an prophetischer Weitsicht. Die Sätze über den Proletarier, der nach oben sieht, in die kleinbürgerliche Lebensweise mit ihren Ersparnissen hinein möchte, die fortgesetzte Jagd nach Vergnügungen, die immer schwieriger zu erlangen sind und sich nicht selten als hergestellte Langeweile entpuppen, der Übergang zwischen dem Verschwörer und dem Gangster, man denke an Stalin, die starke Sucht des Volkes nach Ordnung und Stabilität, die Einschränkung des kritischen Verstandes bei Gebildeten, wenn sie Musik hören, nichts davon hat nach mehr als 180 Jahren seine Geltung verloren. Die Pole sind Sehnsucht und Ekel. Sehnsucht nach der Frau, die nicht arbeiten muss, die aber auch nicht simpel vergöttert wird. Denn das Mädchen mit den Goldaugen sagt vor dem Finale, sie sei Sklavin und Königin in eins. Und nach dem Müßiggänger, der den Reichtum ohne seine menschlichen Schäden, den Preis der Ausbeutung, genießen kann. Außerdem Abenteuer. Es ist Pioniergeist des Hochkapitalismus plus der weltenerobernde Drang des vergangenen Jünglings in einigen Formulierungen. Bloß weg von den Einschränkungen und Verdummung einer Berufslaufbahn, dem Fluch der Mittelmäßigkeit, gegen den Balzac sich großartig empört, und hin zur Suche nach dem vielleicht metaphysischen Geheimnis, dem der Detektiv nachspürt, das aber bis jetzt nicht gefunden ist und das der Bürger in seiner Funktionsbeschränkung nicht kennt, nicht einmal ahnt. Ergreifend ist die Unbändigkeit der Form und die Fülle der Atem eines Lebemannes, der in vollen Zügen das Leben trinken möchte, zieht durch die Erzählung. Auch wenn Teile der Liebesgeschichten an Kraft verloren haben, weil die damaligen Vorstellungen von Tugend und Tabu verloren sind. Pent sammelt Alltagserfahrungen, Beobachtungen der Städte, in denen wir leben, Berlin, Leipzig, Halle. Serpent hängt sich an einer Begegnung auf, die flüchtig ist und schnell vergeht, die sich im Gedanken fort- und festsetzt und den Weg auf das Papier findet. Serpent verschriftlicht das Unbehagen an der täglichen Lohnarbeit. Serpent ist Literatur. Zum Teil finde ich, dass die Artikel manchmal was von Flugblättern haben, also zum Teil vielleicht so dilettantische Flugblätter oder irgendwie ironische Flugblätter. Ich glaube, ich kenne das so von, oder weiß nicht, anderen Literaturzeitschriften, die dann zum Thema aufrufen und auswählen. Und ich glaube, da ist vielleicht eine Art Entwicklung da jetzt, oder in der neuesten Ausgabe sind zum ersten Mal, glaube ich, so richtig lange oder längere Texte, die so zum Teil genau 3-4 Seiten, wo ich eher von oder sagen würde, es ist so eine eher eine Literaturausgabe oder so weniger, vielleicht etwas weniger collagenhaft als so die Ausgaben davor, weil es so, glaube ich, so Gedanken so ein bisschen weiter ausgeführt sind. Oder es gibt so genau diesen Text Büroorganisation, also auch mit einer Arbeitskritik, aber so in mehr Textlänge verpackt. Und freue mich bei der Ausgabe, dass es, glaube ich, also tatsächlich dieses, dass so mehr sich Menschen mehr Raum genommen haben oder so Gedanken noch weiter ausgeführt und genau, oder manchmal ist es auch, oder früher so nur so angerissen, irgendwie ein Unbehagen oder so eine kurze Schilderung, wie ein Arbeitsalltag aussieht. Genau, und würde jetzt so ein bisschen bei der Ausgabe vielleicht das Wort mit Literatur am ersten Mal oder zum ersten Mal so vielleicht gebrauchen. Also ich finde es schwer, da praktisch ein Wort dafür zu finden, in welche literarische Richtung das geht. Das hängt ja auch damit zusammen, dass man eben auch selbst diese Texte schreibt, und sich selbst zu beurteilen ist immer mit Schwierigkeiten verbunden an der Stelle. Ich finde, manchmal erinnern mich die Texte auch an dadaistische Ausdrucksweisen, aber es war nie ein bewusster Bezug zu literarischen Strömungen vorhanden. Ja, das ergab sich von allein, ja, oder unbewusst, kann man sagen. Und wie du schon sagtest, es stimmt, dass sich durch alle Ausgaben das hindurchzieht, dass verschiedene Leute eben darüber geschrieben haben, was sie an den Städten, in denen sie leben müssen, stört, an ihrer Arbeit stört, also die Langeweile darin, das Banale, das Unbefriedigende, vielleicht auch der fehlende Sinn, der vermisst wird. Aber nicht nur das, ja, es gab ja auch Beiträge, die sich mit Filmen auseinandergesetzt haben oder mit Konzertbesuchen. Also das Spektrum ist weit, wie ich schon gesagt habe. Ich habe gerade überlegt, am ehesten noch mit so Tradition so von automatischem Schreiben, also so einem sehr, dass ich den Texten unterstellen würde, oder wenn man das eine Literaturgattung überhaupt nennen will, aber so eine sehr, sowas Instinkthaftes oder so ein direktes Losschreiben. Und ich glaube, es sind so keine Texte, wo schon, weiß nicht, ein Lektorat irgendwie drüber gegangen wäre. Oder sowas Impulsives, ja. Büroorganisation. Ich will keine Werbetexte für das Büro schreiben. Scheißjob, Vollzeit, schlecht bezahlt. Auf Ironie und Selbstreflexion der Mitarbeiter ist nicht zu hoffen. Ich will geile Texte schreiben, Texte, die knallen. Ich will mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen ich etwas anfangen kann. Ich will ins Feuilleton oder in die Weiß oder meinen eigenen Scheiß machen, aber keine Schablonen über ergonomisches Sitzen und Netzwerkkopierer ausmalen. Ich sollte in Jogginghose zum Vorstellungsgespräch gehen, um ein Zeichen zu setzen. Wenn man sich den Scheiß, den man da schreibt, wenigstens leisten könnte. Dieses miese Gefühl, sich vor Jobs nicht retten zu können. Chaka. Ein Gespräch ist noch kein Job. Ein Gespräch ohne Job ist sogar gut. Diesmal ist es keine Angst vor Erfolg, sondern Angst vor Zeitverschwendung. 2 Jahre und dann stehe ich da und sage, hallo, ich habe ein Volontariat gemacht beim Blog und der Zeitschrift namens Das Büro. Der einzige Vorteil, die Umgebung hat Geld. Aber da komme ich nicht ran. Die Bürorevolution. Auf dem Blog gibt es schon einen Artikel. Aufstand im Büro. Es geht um den Produktivitätszuwachs beim Arbeiten im Stehen. Die dazugehörigen Tische, elektronisch hoch- und runterfahrbar, dreifach versiegelte Kabelschächte, Sprachsteuerung. Was ist schon das Ziel? Geld verdienen? Kannst du knicken. Qualifikation? Aber für was? Mit so einem Büroportfolio ist kaum ein Richtungswechsel zu machen. Spaß, Sinn und Netzwerke sind von vornherein ausgeschlossen bzw. sinnlos. Die lustigsten Chancen wären noch, Kunst zu verkaufen oder ein Sinncoaching für Manager zu entwickeln oder ein Bootcamp vielleicht. Aber meinetwegen, gebt mir ein Corner Office mit Vollverglasung, lasst mich einen Scheißartikel in der Woche schreiben und nebenbei verfasse ich einen Roman. Titel: Das Büro. Es geht um einen Menschen, der sich in technischen Selbstoptimierungsschleifen verliert. Vielleicht so eine Art Fortsetzung oder Gegenentwurf zu Bartleby. Er fragt die ganze Zeit, darf ich das auch noch? Stühle, Bälle, Bildschirme, Handys, Implantate, Sprachassistenten, Bauhaus, Bouldern, Yoga, Fortbildungen, Kaffee-Exzeptionalitäten, frisches Obst, Überstunden, Bier mit Kollegen, alle männlich natürlich und die anderen gucken schon, das wird doch zu viel, aber es ist nicht greifbar, er wird penibel, er erzählt jedem vom neuesten Scheiß, er wird eine richtige Werbemaschine, er versteht nicht, wie die anderen so suboptimiert bleiben können, er will ihnen ja nur helfen, er will, hört sie schon reden, mit ihren Bartleby-Problemen, wie sie alles lieber nicht möchten, aber er möchte gemocht werden. Er kauft seiner Frau auch so einen Stuhl und korrigiert ihre Rückenhaltung und ihre Atmung. Du atmest schon wieder so flach, hier bis in den Bauch. Er hat da noch ein Memo geschrieben, das wollte er in der Sitzung gerne noch sagen. Er macht sich viele Gedanken, er hört gar nicht mehr auf. Er sieht, wie seine Theorie, nein, seine Praxis, die ganze Welt durchdringt, wie er im Mittelpunkt steht einer Revolution, wie ihn die Leute schon angucken. Er nimmt alles wahr und kommentiert gerne die Gespräche aus dem Nebenzimmer. Er war da auch mal auf einer Ausstellung letztens und hat mit den wichtigen Leuten gesprochen, hat seine Vorschläge unterbreitet, leicht anzüglich. Anzug trägt er natürlich und irgendwie lebt er nur noch in seiner eigenen Welt. Er verschwindet mal kurz auf dem stillen Örtchen, das macht man hier so, die Nase pudern und dann bleibt er 2 Wochen wach, um nichts zu verpassen. Und dann verpasst er eine wichtige Deadline oder da ist nur ein Fehler. Er redet mit sich selbst und die anderen reden schon und dann... Naja, Sie kennen das ja. Psychiatrie, Selbstmord, Mord, Terror, da hat ein Vorgesetzter die falsche Version rausgeschickt, den falschen Stuhl gekauft, den falschen Kaffee gekocht und dann er so mit seinem Ayahuasca-Aikido-Samurai-Schwert-Büroorganisation. Die Jogginghose ist dem Chef gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, ich habe im Test zu viele Rechtschreibfehler gemacht. Wenn ich auf der Straße gehe, tut mir mein Gehirn weh. Denn die Leute, die dort gehen, sind so blöde anzusehen. Sie kaufen, kaufen, kaufen ein, als könnte nichts anderes schöner sein. In ihr Lederportemonnaie haben sie ihr Herz genäht. Und ist die Börse leer, schlägt ihr dummes Herz nicht mehr. Sie hetzen ihr Leben lang auf der Suche, was man kaufen kann. Serpent sind die Autorinnen und Autoren, die seine Seiten füllen. Serpent ist der Inhalt eines Heftes im Format von A5 oder A4. Serpent hat ein Publikum und eine Leserschaft. Ich habe einmal im Loophole in der Bodinstraße, war da, ich glaube, ich habe nur ein, zwei Ausgaben auf den Tisch gelegt abends oder war bei einer Veranstaltung und ein Mensch hat da drin gelesen und ich habe so aus der Ferne zugeguckt und hat die dann so in seinen Rucksack so ganz schnell reingezogen. Das mag ich als so klassischer, ein klassischer Leser oder eine klassische Leserin. Manchmal wäre es so, ich glaube, das ist so, irgendwie sind die Ausgaben schon weg, wenn die in der Kneipe liegen und manchmal wäre es irgendwie so schön zu wissen, wer die mitnimmt. Und habe das Gefühl, die Leute, die lesen oder dass oft Lesende zu AutorInnen werden oder dass es schon ein paar Mal passiert ist. Also Menschen, die Zeitschrift lesen, aber eher so aus dem so Dunstbekanntenkreis und tatsächlich auch dann sich irgendwie selber ermutigt fühlen oder irgendwas geschrieben haben und so ein bisschen dann auf die Idee kommen, dass es genau nicht so schwierig ist, was zu veröffentlichen oder genau sich das zu trauen. Das Publikum ist uns ja erstmal unbekannt. Jetzt können wir natürlich ein bisschen fantasieren, wer das sein könnte. Ich habe da keine konkreten Vorstellungen, aber ich würde auch noch mal das betonen, was Theresa gesagt hat, dass ich mir erhoffe, dass die Leser und Leserinnen oder diejenigen, die mit dem Serpent in Kontakt kommen, dass sie vielleicht ein bisschen verblüfft oder verwundert sind und eben ermutigt werden durch die Lektüre, selbst ihr Denken und Fühlen schriftlich festzuhalten. Und es ist ja, wie schon gesagt, auch passiert, dass hin und wieder Leute auch an uns herangetreten sind und meinten, das würde ihnen gefallen, was wir da machen, und die uns dann auch einen kleinen Beitrag zur Verfügung gestellt haben, den wir in den meisten Fällen dann auch abgedruckt haben in den folgenden Ausgaben. Mondnächte von Iza. 12.12.2077. 11.13 Uhr. Mit leichtem Kopfweh erwacht. Dafür große Lustlosigkeit. Aber nicht hängen lassen. Quäl dich in den Tag. Vielleicht wird der Abend ja ganz nett. Sei nicht so ein Griesgram. Ich war eingeladen zu Speis und Trank, Gedankenaustausch und Ideenwerkstatt bei quasi Unbekannten. Probieren geht über Studieren. 19.13 Uhr. Ich bin da. Ich gucke, ich höre, ich koste. Ich sag was. Ich wunder mich. Die Stirn wird kraus. Uff. Ich versuch's mit Trinken. Das geht halbwegs gut. Doch gegen diesen reaktionären Blödbiedermeier-Scheiß habe ich keine Chance. Das kann ich mir nicht schön trinken. 21.55. Mein Kopf pocht nun bis ins linke Ohr. Ich bin gereizt. Ich verfatz mich wortlos, sonst wäre mir nicht zu trauen, so verkraust und schwippschwapp. Mich treibt es in die Bar meines Vertrauens und ich ringe mit Schmerz und Glas. Doch heute scheint mir nichts zu helfen. 23.21. Komisch. Ich kann nur noch auf einem Bein still und stabil stehen. Ich gebe auf. Der Heimweg ist beschwerlich. 13.12.2077, 0 Uhr. Daheim gibt's Galle, Galle und nochmals Galle. Gern hätte ich mein Seelchen mit ausgekotzt. Doch außer Spesen nichts gewesen. Da hab ich in meinen Schlund gestarrt, nach oben und unten geleuchtet. Hallo, hallo, hallo? Nichts, nur geschwollene Speiseröhre. Wo steckst du, wehes Biest? Hausverbot, Klappe, Winterschlaf, Gnade. 2.08 Uhr, säuerlicher Schlaf. Pucker, pucker, Krampf, Krampf. 10.10 Uhr. Ich erwache. Aua. Wen wundert's? Aber dieses Ohr, das tut ja nun bei Suff echt nicht Not. ich wärme, ich spähe, ich pule, ich finde. Da hab ich wohl mein schweres Haupt so tief in den Kissen vergraben, dass ich eine Feder verirrt haben muss. Wohl schon vor einigen Tagen, so wie's ausschaut. Ob's das Gekäuze nun rausgetrieben hat? Das gehört da nicht rein. Wen wundert's, wenn's zwiebelt? Frischluft? Frischluft. 12.05 Uhr. Ich hüpf durch Schmuddelwetter, blick gen Boden. Sprecht mich bloß nicht an. Im Ohr schilpt's. Eine Kundgebung auf dem schönen Platz. Eigentlich schön. Pucher, Pucher, Schilp. Rot-schwarz, schwärze, zappenduster. Da hat's gezwackt, da hab ich gedacht. Da hab ich geschielt, da hab ich gezielt. Vogel-Mensch-Geschiss, Deluxe über eure Arme, über eure Beine, über eure Haare, über das Gesicht. 12.12 Uhr. Endtoxischer Schluss. Ruhe. Vorerst. 0.77 Uhr. So sternklar war die Nacht und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Nun lächle ich schief und staune, staune jede Nacht beim Fluge über die güllende Prachtkraft. Was keimt? Hatte offene Lepra. Hopste über einen Stein, da verlor es schon das erste Bein. Doch es wurde nicht gescheiter und rannte auf drei Beinen weiter. Ein kleiner Fuchs hat es dann erschreckt, da lag das zweite Bein im Dreck. Auf zwei Beinen kann man noch laufen, dachte es und fing an zu schnaufen, hatte den Schmerz gerade überwunden, da war auch schon das dritte Bein verschwunden. Mit einem Bein kann man doch springen, begann es stolz zu singen. Nach dem ersten Sprung kroch es auf dem Bauch herum. Nun krabbelte es auf den Stumpen. Viele ungezählte Stunden, da legte es sich unter ein Gebüsch, wo ein Löwe kam und es den Hals zerbiss. Und Stück für Stück auseinanderriss. Serpent verzagt nicht. Serpent setzt sich immer wieder neu zusammen. Serpent ist eine Diskussion über eingereichte Texte. Serpent ist dilettantisch, würde ich sagen, oder auch weil die Konstellation an Menschen, die an den Ausgaben arbeiten, so sehr geschwankt hat. Oder ich war zeitweise bei Ausgaben gar nicht, also die vierte, fünfte, glaube ich, gar nicht beteiligt, jetzt an den letzten beiden oder letzten drei sehr viel, oder jetzt an der Ausgabe war also quasi ein Mensch auch mehr mit dem Layout noch dran. Und wir hatten, glaube ich, bei der Ausgabe zum ersten Mal auch quasi, ohne dass wir einen Aufruf geschickt haben, im Prinzip schon 40 Seiten zusammen und haben genau schon über Texte gesprochen. Aber genau, aber es gibt so diese, das wäre, glaube ich, auch noch was Wünschenswertes für die Zukunft, dass es tatsächlich so in, weiß ich, Redaktionskonferenzen mit Wein gibt. Das war in der Vergangenheit tatsächlich gar nicht unbedingt. Manchmal eher so ein bisschen die Anordnung im Heft. Genau, oder wo ich im Nachhinein, wenn man so alte Ausgaben durchguckt, wo ich jetzt so zwei Jahre später denke, okay, so ein Text oder einen Text würde ich vielleicht nicht mehr drucken, oder auch so Selbstkritik auf eigene Texte. Aber eigentlich war bisher der Anspruch eigentlich so, alles, was kommt, tatsächlich auch, wenn es nicht so super Bedenken gibt, auch abzudrucken oder mit ins Heft reinzunehmen. Serpent taucht auf aus den Nebeln deiner Stadt. Serpent ist kollektiv und anonym. Serpent kennt keine Autorschaft. Serpent zeichnet sich verantwortlich und nennt Namen. Ich würde sagen, bis jetzt war es weitgehend Konsens, dass die Texte anonym veröffentlicht werden. Jetzt erst bei den letzten zwei Ausgaben gab es Leute, die das sich gewünscht haben, dass ihr Name praktisch auch in der Zeitschrift abgedruckt wird, und dem haben wir dann erstmal auch stattgegeben. Mir persönlich ist das nicht so wichtig, weil ich mit dem, was ich da schreibe, keinen Erfolg haben möchte. Also mir ist das nicht wichtig, dass jemand weiß, welche Person den Text gelesen hat. Mir ist es eher wichtiger, was der Text eben auslöst bei demjenigen. Und also klar, wir hatten jetzt vor allem bei den letzten Ausgaben viel Material, wo wir dann auch länger diskutieren konnten, was in die neue Ausgabe hineinkommt und was nicht. Und da war dann, ich meine, wir hatten ja eben kein festes Programm, also keinen Maßstab, den wir sozusagen an das Material anlegen konnten. Aber was uns schon wichtig war, also wir haben Texte eher beiseite geschoben, die vielleicht im Ausdruck zu nah an der Alltagssprache angelehnt waren und die uns vielleicht stereotyp vorkamen oder die uns zu schnell an Bücher oder Autoren erinnert haben, die wir schon gelesen haben. Also wir wollten keinen Abklatsch von Bertolt Brecht zum Beispiel abdrucken. Also auch da war es uns wichtig, irgendwie etwas Unorthodoxes an die Hand zu bekommen und das auch abzudrucken. Serpent ist Reim und Klang. Serpent, Serpent. Serpent ist wach, wenn er nicht pennt. Zu guter Letzt ein Instrument. Es war tatsächlich das Instrument, glaube ich, namensgebend. Oder wir waren zu dritt im Musikinstrumente-Museum an der Philharmonie in Berlin und hatten, glaube ich, Postkarten mitgenommen. Und ich glaube, der Serpent und auch noch andere Instrumente waren im Gespräch als Titel, obwohl ich die anderen nicht mehr erinnere. Genau, und Serpent ist auch, ich glaube, so ein Verschlüsselungscode oder ja, so vieldeutig. Das mit den Serpentinen stand, glaube ich, auch in der letzten Rundmail zu einer neuen Ausgabe. Ja, was Verschlungenes, so nicht ganz, ganz Klares. Und genau, der Serpent ist ein sehr tiefes Instrument, das so ein bisschen weiß nicht, so ein genau Bassinstrument, das bedrohlich und etwas bedrohlich, aber so brummt. Und ja, dass es nicht mehr gibt oder glaube ich auch jetzt in keinem Orchester mehr vorkommt, also ein bisschen aus der Mode gekommen oder nicht so zeitgemäß. Also ja, es gab eben keine längere Diskussion darüber, wie wir jetzt diese Zeitschrift nennen sollten. Es gab den Besuch im Museum. Ich mochte diesen Namen auch aus den Gründen, die Theresa schon genannt hat, weil irgendwie da etwas Düsteres, Vieldeutiges mitschwingt, was man nicht sogleich versteht oder man weiß nicht, wenn man die Frontseite der Zeitschrift sieht und diesen Titel liest, weiß man nicht sofort, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Namen. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Le Crobac. Professor Johansen wäre vor seiner Abreise nach Hamburg gerne noch ein wenig durch Halle an der Saale gebummelt. Er hegte eine ihm selbst unerklärliche Sympathie für diese Stadt. Und schließlich war hier ja eine Wiege der Menschheit. Davon konnte man in der Stadt natürlich nichts sehen. Alles, was davon übrig war und ausgegraben wurde, war im Museum für Vorgeschichte gesammelt, das er selbst mitkuratiert hatte. Aber wer konnte schon wissen, was unter dem Asphalt dieser Stadt noch lag, ob Strände oder Knochen oder Himmelsscheiben? Auf der Tagung zum Thema Mensch und Umwelt in der frühen Bronzezeit Europas hatte man ihm allerseits Respekt entgegengebracht und er seinerseits hatte aller Welt mit Wohlwollen begegnen können. Er war nun wirklich eine allgemein anerkannte Koryphäe seines Gebiets. Eine gute halbe Stunde hatte er noch bis zum Zug. Da ließ er sich noch einmal auf einer Bank am Riebeckplatz nieder. Das war ein kreisrunder Platz mit einer Spielhalle und einem Büro der Lohnsteuerhilfe e.V. Über ihm donnerten zwei Hochstraßen. Der Futurismus der vergangenen Zeiten beeindruckte ihn weit mehr als die Bauten der Gegenwart. So schmunzelte er über sich selbst. Er war eben ein Anachronist. Seine Gedanken strebten zwangsläufig in die Vergangenheit. Zufrieden mit sich legte er die letzten Meter zum Bahnhof zurück, um noch ein paar Einkäufe zu tätigen. Auch danach hatte er noch etliche Minuten übrig und stand unschlüssig in der frisch renovierten Bahnhofshalle herum. Unglaublich, so ein Bahnhof, dachte er und musste wieder über sich selbst lachen. Da fiel ihm ein Flugblatt auf, das an eine der Säulen gekleistert war. Er las: Die Gegenwart. Sie besteht aus Brot von Steinecke, aus Trigger-Schokoriegeln von Netto. Die Gegenwart ist gut und günstig. Die Gegenwart sind auch Bars, einer aussehend wie der andere auf der Simon-Dach-Straße. Die Gegenwart, das ist Kaufen bei Kaufland, Leben im Kaufland. Die Gegenwart, das ist Heimat und Braten in der Dezemberausgabe DB Mobil. Die Gegenwart, das sind Bäckereien mit Standardauswahl, Apfeltasche, Nussecke, Pfannkuchen, alles ähnlich trocken. Die Gegenwart, das sind gleich aussehende Bahnhöfe, rot-blaue Fahrkartenautomaten, der Schaffner sagt, er sei um 2:30 Uhr in der Früh aufgestanden, ein Passagier spricht nur in der dritten Person von sich zu seinem Kind, der Papa hat dies und das gemacht. In der Gegenwart gibt es keine Ichs mehr, in der Kita lernen sie mit Monstergefühlskarten Gefühle zu artikulieren. Die Gegenwart ist eine Supervisionsgegenwart, die Gegenwart steht unter dem sogenannten Coaching-Dogma. Die Gegenwart ist Express Yourself and Find Your Own Way to Relaxation and Wellness. Die Gegenwart ist nicht Klassenkampf. Die Gegenwart ist, alle sind ein bisschen befindlich und machen ein bisschen radikale Therapie. Was verdient eigentlich die Apfeltaschenverkäuferin? Das ist in der Gegenwart egal. Hauptsache, wir können Billy von Ikea mitbringen und Foodsharen bei Dance. In der Gegenwart atmen wir das Parfüm ein, das sie in den Filialen der Bio Company versprühen. Für ein Gefühl von Well-Being. Gegenwart, das sind eine Apfeltasche und 3 Croissants. Die Gegenwart, das ist Sharing, statt sich große Quadratmeterflächen in Schlössern einzuverleiben. Die Gegenwart ist das zu machen, was alle machen, gut auf sich zu achten. Die Gegenwart ist Self-Care und New York Cheesecake. Die Gegenwart ist nicht solidarisch. Die Gegenwart ist gleichförmig wie Verkaufsflächen an Bahnhöfen. Sie besteht aus Glas und Beton und Gittern, Stacheln, Dornen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, sich zum Schlafen hinzulegen. In der Gegenwart triffst du auf deine Freunde, in der Gegenwart ist man nicht exklusiv unterwegs, in der Gegenwart legt man sich nicht fest, in der Gegenwart ist das Angebot sowieso doch immer dasselbe. In der Gegenwart kannst du Sex mit der Apfeltasche haben oder doch lieber mit dem Rucola Parmesan-Ficelle. In der Gegenwart ist das egal. In der Gegenwart schmeckt alles ähnlich. Wer hatte das wohl verfasst? Empörte Idealisten vermutlich, Kulturpessimisten. Was wollen die? Er sah nach, obwohl er es schon wusste. In seiner Einkaufstüte lag ein Trigger-Schokoriegel, ein Brot von Steinecke und sogar ein Rucola-Parmesan-Ficelle. Er las immer zuerst die DB-Mobil, bevor er sich die Veröffentlichung seiner Kollegen vornahm. Zu Hause stand ein Billigregal von Ikea. Er fühlte sich ertappt, aber er fragte sich auch, warum. Ihn störte die Normierung von Produkten keineswegs. Ohne anderen das Bedürfnis nach Vielfalt und einer breiten Produktpalette absprechen zu wollen, er hätte gerne in einer Gesellschaft gelebt, in der es von jedem Produkt nur eine Variante gäbe und alle Menschen in Uniform herumliefen. Er dachte an die Menschen in der Bronzezeit. Von ihnen können wir nur wissen, was wir uns anhand der Funde und dem, was in allgemeinem Verhalten sich erschließen lässt, also das, was aller Wahrscheinlichkeit nach erwartbar ist. Wenn Jahrtausende nach dem nächsten alles vernichtenden Atomkrieg Grabungen stattfinden und die Verpackung eines Triggerriegels würde gefunden, dann würden Rückschlüsse auf die Ernährungsgewohnheiten der Menschen des 20. Jahrhunderts gezogen und in diesem Fall zu Recht. Wenn er nur irgendetwas Abseitiges, Unerwartbares, eine vegane Trockenwurst etwa hinterließe, dann wären diese Rückschlüsse tendenziell irreführend. Er stolperte über die Konjunktive in seinem Kopf. Und als er damit aufhörte, fühlte er sich ungemein verbunden mit der Menschheit. Ja, er war stolz, ein Vertreter der Menschheit, ein Vertreter seiner Zeit zu sein, mit menschlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten, der in vollem Bewusstsein durch eine Bahnhofshalle gehen konnte, alle Gliedmaße gleichmäßig bewegend, sich mühelos orientierend und ein Nahrungsmittel beschaffen konnte. Er ging zu Le Crobac, von Weitem als Handelspunkt für Teigwaren zu erkennen. Guten Abend. Guten Abend, was darf sein? Ja, also, was haben Sie denn so Besonderes bei... Moment mal, meine Brille. Bei... Le Crobac. Ja, Le Crobac. Ich meine, wissen Sie, ich fahre gleich wieder nach Hamburg. Ich war hier auf einer Tagung in Halle und da möchte ich natürlich was Schönes mitbringen. Irgendetwas Spezielles. Also ja, wir haben hier die Käse-Schinken-Flöte. Wie bitte? Na, das ist so ein belegtes Baguette mit Käse und Schinken. Aha. Na, ich dachte, sowas ganz Besonderes aus Halle an der Saale von Le Crobac. Und ja, ansonsten, tja, viele nehmen zurzeit gerne die Apfeltaschen. Oh, das klingt doch gut. Davon nehme ich gleich 3 Stück und ein Croissant. Gut, 3 schöne Apfeltaschen und ein leckeres Buttercroissant für den Herrn. Wunderbar, ganz wunderbar. Vor Frühjahrsschwelgen. Wind wirft konturlose Schatten auf kalkweißgraue Fassade. Licht grell blau blendend, sonnenfremde Augen, Wasserfalltanz. Birkenarme streicheln grauhässlich raue Poren, ersehne deine Berührung auf meiner winterbleich trockenen Haut. Mit dir zu tanzen, farbenblind, kühl verschluckt, Klarwasser tauchend, Mückenlecken verkratzt, aufgewacht. Grasmustertau. Eines klar wissend, Sommernächte sind die einzig wahr werdende Utopie. Derselbe Punkt. Laufen wir immer wieder durch ausgetretene Pfade, gleiche Furchen, gleiches Stolpern, Furcht, Spannung, Filme, Schweigen platzt Kopf, Langeweile, Wut, Sackgassengespräche. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, in der die 10. Ausgabe der Zeitschrift Serpent vorgestellt wurde. Serpent Nummer 10 erschien im April 2021 und enthält Texte von Ariane Hassan-Pur, Rassavi, Arthur Glaubig, Brian Salt, Florenz Brantsche, Heiner Paul, Lasse F. Hund, Maria Stock, Mario Latsch, Theresa Maria Metzinger und Titus. Einige dieser Texte waren in dieser Sendung zu hören. Wer Kontakt zur Redaktion des Serpent aufnehmen möchte, schreibt an serpentberlin@riseup.net. Alle Ausgaben von Serpent sind zu finden unter serpentmagazine.github.io. Begleitend oder für sich stehend waren in dieser Sendung musikalisch zu hören Belo Rukov, Bauer, Cor Cordina, Cliff Göppert, Ditterich von Euler Donnersperg, Giorgio Dursi, Munzart und TUB. Es kamen außerdem Lieder von Scheiß Sturi und Amen 81. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Lukas.